Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好 ，Ich bin Thomas. Wiederholen wir zu Beginn gleich das Wichtigste der letzten Lektion. 请您先拿号，再去那边等候。Bitte nehmen Sie eine Nummer und warten Sie dort. 请您先拿号，再去那边等候。 请问需要等多长时间？ 请问需要等多长时间 ？Entschuldigung, wie lange muss ich ungefähr warten? 我想取点钱。Ich möchte etwas Geld abheben. 我想取点钱。 您取多少钱？ 您取多少钱 ？Wie viel möchten Sie abheben? Bitte geben Sie Ihre PIN-Nummer ein. 请您输入密码。 请您输入密码。 Hören wir uns nun noch einmal die Dialoge der letzten Lektion an. 请您先拿号，再去那边等候。 好的，谢谢。请问需要等多长时间？ 大概半个小时。您好。 你好。 您办理什么业务？ 我想取点钱。 您取多少钱？ 10,000元。 请您输入密码。 好的。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 您要办理什么业务？我想换美元。现在的汇率是多少？美元又跌了。 Ich finde, die Lektionen zum Thema Bank sind sehr wichtig. Schließlich geht es oft um viel Geld. Ganz genau. Der Bankangestellte fragt meist zu Beginn, 您要办理什么业务？ Das heißt, was kann ich für Sie tun? 您要办理什么业务？ 办理 behandeln. 办理 什么 was? 什么 业务 geschäft. 业务 您要办理什么业务？ 您要办理什么业务？ Was kann ich für Sie tun? 您要办理什么业务？ 我想换美元。 您想换多少美元？ 1,500美元。 办理 behandeln. 办理 什么业务 ？Welches Geschäft? 什么业务？ 您要办理什么业务 ？Was kann ich für Sie tun? 您要办理什么业务？ 您要办理什么业务？ 我想换美元。 您想换多少美元？ 1,500美元。 Und wie sagt man, ich möchte US-Dollar wechseln? 我想换美元。 我想换美元。 换 wechseln. 换。Okay, und 美元 heißt US-Dollar, richtig? Genau, 美元。我想换美元。 我想换美元。Ich möchte US-Dollar wechseln. 您要办理什么业务？ 我想换美元。 您想换多少美元？ 1,500美元。 Nun, beim Geld wechseln ist natürlich auch immer der Wechselkurs sehr wichtig. Das stimmt. Wie fragt man danach auf Chinesisch? Man sagt, 现在的汇率是多少？ 现在的汇率是多少？ 现在 aktuell 现在 汇率 wechselkurs 汇率 是 sein 是 Shi ist in diesem Fall ein Binderwort, mit dem Dinge näher erklärt werden können. Die Satzstruktur ist dabei Nomen plus Shi plus Nomen. Zum Beispiel 人民币对美元是7比1. Der Wechselkurs des Renminbi zum Dollar ist 7:1. 人民币对美元是7比1. 我是学生. Ich bin Student. 我是学生. 这本书是我的. Das ist mein Buch. 这本书是我的. Weiter mit unserem Satz 多少. Wie viel? 多少. 现在的汇率是多少? 现在的汇率是多少? Wie ist der aktuelle Wechselkurs? 现在的汇率是多少? 人民币对美元是7比1. Deshalb wird ja der Dollar gerade. Ich weiß, auf Chinesisch heißt das, 美元又跌了. 美元又跌了. 又, wieder. 又. 跌了, gefallen. 跌了. 美元又跌了. 美元又跌了. Der US-Dollar ist wieder gefallen. 美元又跌了. 是, 要是上个星期换就好了. 其实也差不了多少. Wie immer wollen wir an dieser Stelle noch einmal das Wichtigste der heutigen Lektion wiederholen. 您要办理什么业务? Was kann ich für Sie tun? 您要办理什么业务? 我想换美元. Ich möchte US-Dollar wechseln. 我想换美元. 现在的汇率是多少? 现在的汇率是多少? Wie ist der aktuelle Wechselkurs? 美元又跌了. Der US Dollar ist wieder gefallen. 美元又跌了. Okay, hören wir uns nun noch einmal alle Dialoge der heutigen Lektion an. 您要办理什么业务? 我想换美元. 您想换多少美元? 1500美元. 现在的汇率是多少? 人民币对美元是7比1. 美元又跌了. 是, 要是上个星期换就好了. 其实也差不了多少. Und nun noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. Sparkonten sind in China die traditionellste Form des Geldanlegens. Die Chinesen sind sehr sparsam im Haushalt und lange Zeit ermutigte die Regierung die Bürger auch dazu, das Geld zur Bank zu tragen. Seit Beginn der Reform und Öffnung hat sich das finanzpolitische Konzept jedoch drastisch geändert, besonders was die Bereiche Eigentum und Aktien betrifft. Seit einigen Jahren kaufen immer mehr Chinesen Aktien, Fonds, Versicherungen oder Immobilien. Auch wurden neue Vokabeln geschaffen, beispielsweise Gumin, Aktieninhaber. Trotzdem werden wohl Sparkonten auch weiterhin die häufigste Form der Geldanlage bleiben. Immerhin sind Stabilität und Risikominimierung im Interesse des Großteils der Geldanleger. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt. Wie immer aber noch an dieser Stelle eine Quizfrage. Wie sagt man, ich möchte US-Dollar wechseln auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.